Dies ist eine Produktion des Nerd Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes oder ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. So, jetzt besser? Ja. Besser, besser, besser? Ja, kein Brummen mehr. Kein Brummen mehr? Moment, warte mal. Ist es jetzt wieder da, das Brummen? Ja. Muss ich hier den Knopf gedrückt halten anscheinend? Das gibt's doch nicht. Ja, da ist irgendeine Erdung wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Das vielleicht. So, ist es jetzt besser? Nee. Das gibt's doch nicht. Ich höre das Brummen nicht. Das ist gut für dich. Ich habe auch nichts in der Aufnahme. Nichts in der Aufnahme. Keine Ahnung, warum. Ja, jetzt ist weg. Jetzt ist wieder da. Ja, es ist, also okay. Also anscheinend muss ich nochmal an der Erdung was arbeiten. Verdammt. Hallo und herzlich willkommen bei einer besonderen Sondersendung von Nerd Nerd Nerd, dem Podcast für allerlei Nerdgedöns. Heute mit einer relativ großen Riege an ganz tollen Gästen und ich freue mich ganz doll, dass ihr alle da sind. Sagt mal einfach alle Hallo, ganz durcheinander. Hallo! Hallo! Hallo! Genau, ich fange mal mit den Damen an. Bei mir ist unter anderem die Lara Keilbart von unter anderem Polygamia, Journalistin für den Tagesspiegel, für die Comicseite dort und macht noch ganz viel anderen Kram. Hallo, ja. Habe ich noch irgendwas vergessen? Du machst 1200 Podcasts, oder? Ja, ich mache sehr viele Podcasts. Femgeeks ist noch dabei und so genau. Weiter, aber ja. Kann man dann hinterher alles schön in den Shownotes nachlesen, wo du überall bist. Ja. Dann ist noch die Becky da, die Rebecca. Hallo. Hallöchen, die macht auch viele Podcasts. Macht auch ganz viele Podcasts, genau. Schreiben wir also in die Shownotes oder möchtest du irgendwas herausheben, was Spezielles? Na, da wir heute über Filme reden werden, könnte man vielleicht sagen, dass ich ein Mitglied der KulturpessimistInnen bin. Genau, auch ein Film- und Serien-Podcast. Genau. Mit sehr langer Laufzeit, was mich immer daran hindert, da reinzuhören. Das ist mir echt ein bisschen viel. Ich würde so gerne hören, aber es ist so lang. Ja, das gehört bei uns leider dazu. Genau, und dann ist noch der Gregor da, unter anderem Nerd und Krempel. Und du machst noch auch ein paar andere Dinge, ne? Ja, ich mache noch zwei andere Podcasts mit. Einmal die Lone Gunman Show und Akte X Rewatch Podcast, den wir jetzt gestartet haben. Und bin auch beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast dabei. Hallo zusammen. Ja, also wir sind alle ganz umtriebig. Ich bin übrigens der Steffen. Mich hört man hier öfter. Und ich glaube, bis auf Gregor, du warst auch schon in der Gala zu hören. Da bauen wir ja heute drauf auf. Becky auch und Lara ist hier immer mal wieder zu Gast. Also die müsstet ihr eigentlich auch kennen. Mhm. Genau. Ja, warum sind wir heute hier? Wir haben, also Gregor ist schuld, sagen wir es mal so. Denn Gregor hat letztes Jahr bei der Gala einen Beitrag abgeliefert, der mich also nachhaltig ein bisschen geprägt hat auch. Und willst du noch mal so ein bisschen erklären, was du in diesem Beitrag so erzählt hast, Gregor? Ja, ich gerne. Ich habe halt so ein bisschen skizziert, dass letztes Jahr für mich so das Jahr war, wo so eine Superhelden-Marvel-Verfilmung-Müdigkeit bei mir eingetreten ist. Und das halt auch als jemand, der locker seit 20 Jahren in Comic-Verfilmungen geht, auch in jede im Prinzip gegangen ist und das auch im Prinzip total liebt. Das ist es auch jetzt noch. Also ich liebe das Genre, ich liebe die Filme auch und ich finde das auch auf einem unglaublich hohen Niveau und super unterhaltsam, aber ich habe letztes Jahr einfach so gemerkt, dass es mich nicht mehr so richtig bockt und dass es auch hier und da durchaus mal andere Genres gegeben hat, die mich dann mehr interessiert haben oder mich es einfach nicht mehr nötig gewesen ist, jetzt unbedingt in den dritten Thor-Film zu rennen oder in den fünften Captain America-Film, sondern dass da irgendwie so eine gewisse Müdigkeit bei mir eingetreten ist und ich mich einfach auch nicht mehr unbedingt immer ins Kino schleppen musste. Auf der anderen Seite ist dann darüber nachgedacht habe, ob es einfach daran liegt, dass die das einfach so ausgelutscht ist, dass es vielleicht einfach immer wieder dasselbe ist und es mich irgendwie langweilt mittlerweile, oder ich vielleicht auch schlicht und ergreifend, ich bin jetzt 37, irgendwie so ein Alter erreicht habe, wo ich sage, wo man sagt, der Junge wird langsam erwachsen, ne, der spielt nicht mehr so gerne. Und der guckt jetzt vielleicht bald, trinkt bald Wein und guckt Arthouse-Filme, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, und das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe, wo ich einfach noch nicht so sicher bin, was da so der Grund ist. Aber es ist halt so merkwürdig, weil es halt so lange so ein großer, wichtiger Teil für mein Leben gewesen ist. Genau, und ja, bei mir war das Gefühl halt ein ganz ähnliches. Und ich weiß noch, dass wir uns, nachdem der Beitrag damals bei mir angekommen ist, noch kurz drüber unterhalten haben. Und du dann eben auch diese Aufnahme heute dann vorgeschlagen hast. Also, dass wir das mal diskutieren und eventuell sogar rausfinden, woran das liegen kann, dass wir so ein bisschen müde sind, also auf der einen Seite müde sind, vielleicht auch, warum der Kinomarkt im Moment so aussieht, wie er aussieht, was man dagegen tun kann, also wie man dem Ganzen eventuell aktiv gegenwirkt, indem man vielleicht einfach sein Verhalten umstellt. Keine Ahnung, mal gucken, wie man dahin geht und ob es dieses Problem tatsächlich gibt. Und ich glaube, dass wir da eine ganz gute Riege an Leuten hier haben, die das unter Umständen mal erläutern können. Ich weiß nicht, so als Außenstehende oder Gäste, die ich mir jetzt hier eingeladen habe, Becky und Lara, wie seht ihr das? Also wie nehmt ihr das wahr, also aus eurer Perspektive? Also bei mir ist es so, ich nehme natürlich auch wahr, dass sehr viele Leute ermüdet scheinen vom SuperheldInnen-Kino. Bei mir persönlich ist das aber irgendwie ganz anders. Ich kann das gar nicht so richtig an mir beobachten. Das mag aber daran liegen, dass ich diese Art von Film betreffend vielleicht eine Spätzünderin bin. Also ich bin jetzt niemand, die schon immer Comics gelesen hat, niemand, die schon immer irgendwie auf Filme mit viel Action gestanden hat oder so, sondern das ist bei mir alles durch Iron Man damals erst so ein bisschen erweckt worden. Also ich sage mal Iron Man 1, das war so ein bisschen mein Superheld in den Filmen, Erweckungserlebnis, und deshalb bin ich auch bis heute Team Tony. Und ja, sorry. Grundsatzdiskussion. Und auf welcher Seite wart ihr beim Civil War? Naja, und jedenfalls sage ich über mich selbst, manchmal sehe ich lieber einen mittelguten Superheldinnenfilm als einen guten Film aus einem anderen Genre. Also das trifft so irgendwie auf 50% meiner, ach, ich sitze vorm Fernseher und will irgendeinen Film gucken, Momente zu, dass ich mich dann doch für so einen Film entscheide und scheinbar gar nicht so müde bin wie irgendwie alle anderen um mich rum. Natürlich sehe ich auch gewisse Dinge, die sich wiederholen, gewisse Muster, die irgendwie jeder Film wieder abreißt, und natürlich gibt es gerade auch aus feministischer Perspektive noch viel, was Superheldinnenfilme lernen können. Ja. Aber nichtsdestotrotz, so müde bin ich gar nicht. Lara, wie ist das bei dir? Du hast ja dadurch, dass du auch als Journalistin tätig bist, immer sehr viele Pressevorführungen so in der Woche vor dir. Wie kriegst du das mit? Also wie ist der Kinomarkt da im Moment aufgestellt? Ja, also es ist schon so, dass extrem viele Superheldenfilme kommen, aber abseits von den wirklichen Comic-Verfilmungen gibt's halt noch andere, die da sehr nah dran liegen. Also es gibt so Action-Blockbuster, die könnten 1A auch Superhelden sein, wenn sie einfach anders benannt werden. Also ich meine, Power Rangers könnte man zum Beispiel erzählen, der kam ja auch vor kurzem ins Kino, jetzt Pacific Rim 2. Das sind eigentlich alles auch Superhelden, zumindest so gefühlt. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass da so ein bisschen eine Übersättigung auch vielleicht vorliegt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht in diese ganzen Pressevorführungen reinkommen würde, würde ich mir auch nicht alle im Kino anschauen. Das liegt aber weniger an der Übermüdung, sondern eher, weil sie mich häufig dann doch nicht so interessieren, weil ich vielleicht die Vorlage nicht kenne oder weil ich weiß nicht, die Themen, die dann da besprochen werden, dann einfach auch nicht so die sind, die mich reizen. Ich denke, ich sehe das so ein bisschen unterschiedlich. Ich kann halt nicht so eine allgemeine Müdigkeit feststellen, sondern eher so eine spezifische. Und zwar ist es A, vor allem Marvel, weil die halt diese sehr, mittlerweile wirklich sehr durchscheinende Formel so durchgezogen haben über so viele Stufen hinweg. Die haben ja diesen großen Stufenplan und das hat man dann doch immer wieder durchscheinen sehen, selbst bei Filmen, die vielleicht so ein bisschen einen anderen Ansatz hatten, wie jetzt Ant-Man oder vielleicht auch den dritten Thor. Aber diese grundsätzliche Formel war irgendwie immer die gleiche. Und das Problem, was die halt jetzt haben, die haben halt so viele Figuren in ihrem Cinematic Universe, dass die eigentlich nur noch diese Figuren als so irgendwie Posterboys und Girls reinhauen und gar keine eigenen Geschichten mehr erzählen, sondern es geht nur noch darum, beste, größte Crossover und wie agieren die Figuren miteinander, anstatt spannende Geschichten zu erzählen. Und die Figuren, die mich halt so reizen, das sind halt die gerade jetzt vielleicht erst so kommen und die auch eher aus der zweiten, dritten Reihe sind. Also Wonder Woman zum Beispiel war einfach mal super, weil es eben ein richtig guter Superheld-Innenfilm mit einer Frau in der Hauptrolle war, die halt auch ein bisschen differenzierter und spannender geschrieben beziehungsweise Regie geführt wurde. Und deswegen bin ich zum Beispiel überhaupt nicht müde und extrem gespannt, was jetzt mit diesem Captain Marvel-Film passiert, ob sie den auch irgendwie gut hinkriegen oder nicht. Aber bei dem restlichen DC zum Beispiel habe ich dann schon gemerkt, das war voll krass, als ich dann Justice League geguckt habe, wo dann ihre Figur auch plötzlich anders war. Da habe ich während des Films schon Ermüdigkeitserscheinungen gehabt. Ja. Ja. Ich habe das tatsächlich ganz ähnlich erlebt, wie Becky das gerade beschrieben hat. Also es gab eben damals mit dem ersten Avengers-Film, das war der für mich tatsächlich so ein Erweckungserlebnis, weil ich habe diese Superheldinnen-Filme, damals gab es ja auch schon durchaus ein oder zwei weibliche VertreterInnen dabei, auch eigentlich immer eher so im Nachhinein erlebt. Also ich bin auch bei dieser Batman-Trilogie nicht im Kino gewesen, von dieser Dark Knight-Trilogie nicht. Ich habe auch die Jahre davor die Filme nie im Kino gesehen. Und Avengers, der erste, war eben so der erste Film, wo ich gesagt habe, so jetzt möchte ich die Marvel-Filme aber wirklich sofort und an Tag 1, sobald irgendwie bei uns in der Stadt der gelaufen ist, dann aber auch sehen. Und das war so ein Happening. Also bei den Premierentagen, man hat da Freunde getroffen, also natürlich mit den Leuten, mit denen man hingegangen ist. Das war so eine Tradition, da hat man immer die gleichen Leute da getroffen, die auch an den Tagen da unterwegs gewesen sind. Ja. Und das war so ein kleines Ritual. Aber ich merke das vor allem in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, tatsächlich so. Ich glaube, Doctor Strange war so für mich der erste Marvel-Film, wo ich gesagt habe, na, irgendwie hätte ich den jetzt nicht unbedingt sofort sehen müssen. Und ich glaube, dass danach tendenziell eher schlimmer oder noch anstrengender geworden ist für mich. Also die von dir, Lara, eben angesprochene Formel dann in jedem weiteren Film wieder zu entdecken und zu gucken, okay, hier ist der Plotpunkt, hier ist der Witz, hier ist der Twist und hier kommt jetzt also dieses Trope mit rein und so weiter und so fort. Also ist halt irgendwann derartig durchsichtig geworden, dass man sich nicht mal großartig mit dem Medium-Film beschäftigen muss, um zu verstehen, was da eine Formel hintersteckt. So, ne? Und vor allem, als dann irgendwann DC mit auf den, oder Warner DC mit auf den Plan trat und dann eben auch ein Stück von diesem Superheldenkuchen haben wollte, und dann einen ganz anderen Ansatz gefahren ist als Marvel, habe ich dann gesagt, warum sitze ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und das Gefühl hatte ich das letzte Mal, dass ich wirklich in einem Kinofilm gesessen habe und gedacht habe, ich will hier raus, bei irgendeinem Transformers-Film, also der hatte ich grenzdumm und blöd war. Also das war einer der schlimmsten Filme, die ich jemals im Kino gesehen habe auch. Also der dritte war das, glaube ich, bin ich dann nicht mehr im Kino gewesen. Aber ich habe mich, glaube ich, in der Mitte dieses Transformers-Films plötzlich gefragt, was mache ich eigentlich hier? Und hätte dann auch gehen können, weil der Film war dann kaputt. Also das war dann, ich konnte es nicht mehr genießen. Und das habe ich jetzt immer öfter tatsächlich auch bei anderen Filmen. Und das ärgert mich ganz häufig, dass ich denke so, ja, netter Ansatz, aber warum schon wieder? Und das hat mir, und das fand ich mega schade, zum Teil im Vorfeld schon Black Panther so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich dachte, ja, ich weiß, dass der wichtig ist, der Film, also gerade für die schwarze Community ist der mega wichtig, aber ich habe da keinen Bock drauf. Also für mich ist der einfach nicht mehr interessant und das hat mich richtig geärgert im Vorfeld. Und das ist eigentlich, also dass der Film auch so spät kam in diesem Kanon, war für mich persönlich eher schädlich. Ne? Ja. Mhm. Ich glaube, du hast da auch durchaus einen ganz guten Punkt, weil bei mir hatte das auch so ein bisschen auch Happening-Charakter, weißt du? Ich habe dann auch so meine Kumpels gehabt und wir hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe und dann ist man einfach automatisch irgendwie in jeden Marvel-Film gegangen. Das war dann, fing dann eigentlich so auch so bei Avengers spätestens an und dann war einfach so jeder Marvel-Film Pflichtprogramm. Und dann da ging man einfach rein, weil es Marvel war und das hat dann natürlich auch genauso eine, auch so ein bisschen so, ja, so ein Zwang, den man dann halt hat, ne? Und dieses Event, dieser Event-Charakter ist ja dann halt, wir gehen Marvel gucken, aber du hast halt wirklich nur noch diesen Overkill an Figuren und hast halt auch mit der Story halt Probleme. Also, was ich halt auch wirklich merkwürdig finde, ist, ich merke das auch so in meinem Freundeskreis bei einigen Leuten, die sagen, naja, so ein bisschen muss ich auch nicht mehr so rein, aber so die Zahlen, die die Filme machen, sprechen ja eigentlich dagegen, oder? Irgendwie gefühlt ist doch jeder Film mittlerweile ein Milliardending von Marvel. Also es ist wirklich ein Event, da reinzugehen. Ich meine auch Black Panther, 1,2 Milliarden. Ich habe mir gestern nochmal die Boxoffice-Zahlen angesehen. Ehrlich gesagt muss ich fragen, warum? Also woher? Warum gerade dieser Film so erfolgreich? Na, das ist ja wohl ziemlich leicht zu beantworten, warum gerade dieser Film. Findest ja, finde ich schon, weil also zumindest, okay, wenn man sich so ein bisschen umguckt in der schwarzen Community, sei es auf Twitter, sei es in irgendwelchen Foren und so weiter, dieser Film wurde einfach so lechzend erwartet, seit so vielen Monaten wurde darauf hingefiebert und er hat dann, das ist das, was schon im Vorhinein immer so durchschimmerte, er hat einfach so, so viel richtig gemacht, was die Repräsentation schwarzer Menschen anging, dass einfach, also ich habe das Gefühl, in meiner Timeline sind plötzlich Leute in Superheldenfilme gegangen für Black Panther, die nie zuvor einen Marvel-Film gesehen haben, die das überhaupt nicht interessiert hat, das ganze Universe, was es drumherum geht, sondern die in diesen Film gegangen sind, um zu unterstützen, dass weiter Filme in dieser Machart, mit dieser Art der Repräsentation gemacht werden, die gesagt haben, ich gehe da auch noch ein zweites Mal rein und es ist wichtig, dass ich mir eine Kinokarte kaufe, damit der genau solche Zahlen schreibt am Ende, damit die Macher sick ohne Innen von solchen Filmen merken, genau so muss es irgendwie laufen und das kann auch Erfolg haben. Ja, ich glaube, das können wir als Weiße auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie das sein muss, wenn man nach so vielen Jahrzehnten an auch Marginalisierung in den Filmen dann plötzlich so einen Film bekommt, der mit so einem großen Budget und so einer großen Marketingaktion, mit so einem großen Cast und auch noch mit dieser kulturellen Bedeutung, wie, was wäre, wenn afrikanische Länder nicht kolonisiert worden wären. Ich glaube, das können wir einfach nicht nachvollziehen, aber ich stimme da wirklich ganz klar zu, das ist mit die Hauptargumentation. Allgemein ist es aber trotzdem so, das stimmt, auch andere Marvel-Filme sind extrem erfolgreich. Das liegt zum einen daran, dass einfach die Hardcore-Fanbase von Marvel richtig groß ist. Das liegt zum anderen daran, dass es eben ein maximal breites Publikum anspricht. Das bedeutet, die Filme sind, glaube ich, ab 6 bis ab 12 maximal. Das heißt, da kannst du halt mit deinen Kindern reingehen, die sowieso darauf stehen. In Amerika ist es ja dieses PG-13. Ja. Das heißt, im Grunde genommen kann da jeder rein. Also das ist ja, da gibt's ja gar nicht so dieses ab 6, ab 12 oder sowas. Sondern PG-13 heißt im Grunde genommen, alles, was jünger ist als 12, kommt da mit den Eltern rein. Und darüber hinaus, also ist ja dieses extrem riesige amerikanische Publikum allein schon ziemlich gut abgedeckt. Und selbst wenn mal irgendwann der Fauxpas kommen sollte, dass so ein Marvel-Film ab 12 ist, hat man hier immer noch ein relativ großes Publikum, was man damit reinbringen kann. Ne? Genau. Aber du hast recht, ja. Ja. Genau. Und Marvel-Comics sind halt weltweit bekannt. Das heißt, die haben auch auf der ganzen Welt Fans. Das heißt, auf der ganzen Welt gehen Leute in diese Filme. Das Ding ist, dass die Frage wird natürlich sein, wie lange sich das halten kann, weil es einfach auch eine finanzielle Frage ist. Wenn pro Jahr plötzlich, weiß ich nicht, 6 bis 10 SuperheldInnen-Filme kommen, dann kann man sich wahrscheinlich bei den Kinopreisen nicht leisten, kann sich nicht jede und jeder leisten, da in jeden Film reinzugehen. Ich finde aber diesen Hype-Punkt auch ganz wichtig. Den hatte ich halt nie. Für mich war das nie so. Ich nochmal, weil ihr gesagt habt, ihr seid auch erst so mit diesen ersten Marvel-Filmen so rein. Ich habe halt schon immer SuperheldInnen-Filme geguckt. Ich habe alle Dark Knight-Filme im Kino geguckt. Das war auch noch, bevor ich in die Pressevorführung gekommen bin. Ich bin mit Tobey Maguire als Spider-Man aufgewachsen. Und ey, ich auch. Ich war in Batman und Robin im Kino. Also ich bin Kummer. Aber damals waren das halt. Damals waren das halt wirklich noch so ein Film alle 3 Jahre und dann war das noch ein viel größeres Happening. Und ich habe ein bisschen dasselbe, was ihr jetzt vielleicht mit den Marvel und allgemein SuperheldInnen-Filmen habt. Das geht mir jetzt gerade also so langsam mit Star Wars so. Für mich war Star Wars immer ein Mega-Happening. Da hat man sich Jahre drauf gefreut, bis wieder ein neuer kam und dann ist man da in die Mitternachtspremiere umgeben von 1000 verkleideten Menschen und so. Und jetzt, wenn jedes Jahr ein Film kommt, Und vielleicht sogar noch häufiger, und dann hast du jetzt noch demnächst eine Real-Life-Action-Serie. Das ist natürlich, dann geht diese Vorfreude natürlich auch, das ist wie mit dem leckersten Essen der Welt. Wenn du das jeden zweiten Tag isst, dann freust du dich einfach nicht mehr so drauf. Also bei Star Wars hat es, finde ich, bei mir relativ schnell abgeflacht. Ich hab auch genau wie du auch total Bock drauf gehabt und habe das super, fand es gut, dass es weiterging und endlich ein paar mehr Filme kommen. Das hat dann original 2 Filme gehalten, so Rogue One noch. Und dann jetzt bin ich auch schon, dass ich sage, ah ja gut, jetzt kommt ein Han Solo-Film, ja, irgendwann mal. Weißt du, also es hat relativ schnell nachgelassen. Ja, ich habe die auch nicht gesehen. Ich weiß also noch, diese Blase ist relativ schnell. Ich glaube, den 7 habe ich mit dir, Lara, gesehen, irgendwie zufällig, weil du nochmal Bock hattest, den ein drittes Mal zu gucken oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und ich habe den alles danach habe ich nicht mehr gesehen und es packt mich halt auch nicht. Und das ist nichts, was ich jetzt. Also ich habe immer gerne Star Wars geguckt. Also gerade die Originaltrilogie hat einen ganz, ganz wichtigen, weiß ich nicht, einen Platz in meinem Herzen auch irgendwo, ne? Das sind einfach tolle Filme und haben meine Kindheit einfach begleitet auch schon. Das ist sehr spannend. Also ich glaube, ich bin wirklich für diese ganzen Hype-Geschichten scheinbar sehr viel anfälliger als ihr, alle drei, weil ich das auch bei Star Wars gar nicht so erlebe und mich eher darauf freue, dass es jetzt jedes Jahr so einen Film gibt. Und ich überlege gerade, woran es liegt. Und ich glaube, es könnte daran liegen, dass das Umfeld, in dem ich mich so bewege, gerade auch was Diskussionen über Filme angeht, ist ein, nennen wir es mal, eher emanzipatorisches Umfeld. Und ich habe das Gefühl, dass, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, Marvel-Filme sind super oder Superheldinnen-Filme sind super emanzipatorisch. Ja, da gibt es viel, was man kritisieren kann. Aber im Fantum und im Fanfictiontum und allem, was sich darum so bald, da gibt es einfach so emanzipatorische Gruppen und Diskussionen und Dinge, die da passieren, dass es was sein könnte, was mich deshalb irgendwie total anzieht. Wo ich es einfach toll finde, dass es einen Grund gibt, diese Gespräche zu führen, die es vielleicht nicht gäbe, wenn es einen ganz, ganz tollen anderen Film gibt, der aber nicht schon diese gesamte Gruppe, diese Fanbase mitbringt, in der ich mich dann darüber unterhalten kann. Ja, das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, wir machen hier im Großen und Ganzen, zumindest war das früher mal so ein Comic-Podcast. Also wenn wir einen von den großen Blockbustern gesehen haben, dann haben wir meistens am gleichen Abend noch einen Podcast aufgenommen oder irgendwann in den nächsten anderthalb Tagen danach oder so. Und das mache ich nach Möglichkeit mit Kati aktuell ja auch noch, dass wir uns also hinsetzen und möglichst schnell auch einen Podcast raushauen. Aber selbst darauf habe ich nicht mehr so die große Lust. Also wir haben eben auch keinen Black Panther Podcast mehr gemacht, weil ich gesagt habe, sind wir jetzt irgendwie schon 2 Wochen über der Zeit. Das heißt, die Leute haben ohnehin schon 1000 Podcasts dazu gehört. Wir müssen nicht noch einen draufsetzen. Und ich hatte auch keine Lust mehr, über irgendeinen Marvel-Film zu reden. Ich habe auch tatsächlich keine große Lust, jetzt dem nächsten Infinity War Podcast zu machen, weil ich denke, also im Grunde genommen hat man über Superheldenfilme alles gesagt. Und es ist so, früher war das immer so ein kleines Wettrennen. Also wer kriegt seinen Podcast zuerst raus? Wer kriegt seine Review zuerst raus? Das ist immer noch so ein Stück weit. Ne? Wer holt jetzt noch die letzten Klickzahlen? Noch auf dem Parkplatz im Kino aufgenommen. Ne? Noch beim Rausgehen, die Abspann läuft noch. So, nee, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, mich dem Ganzen noch irgendwie hinzugeben. Also das ist so ein Ding so, ach nee, und jetzt nochmal in der gleichen Nacht. Ich hab mich damals aus Logan rauskam. Ich war auf einem Mittwoch im Kino, also einen Tag bevor der offiziell gestartet war, in irgendeiner Preview-Vorstellung, hab mich nachts um 11 Uhr aufs Bett gesetzt und einen Podcast aufgenommen und den nachts noch rausgehauen. Das würde ich heute nicht mehr machen. Warum? So. Aber wenn du heute nochmal Logan im Kino sehen würdest, würdest du es vielleicht doch tun. Ja, Logan ist auch ein Ausnahmefilm, was das angeht. Das möchte ich auch. Auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist sicherlich richtig, aber Logan ist sehr. Dass ich einfach auch nicht mehr so dahinterher bin. Ich meine, ich bin jetzt auch Anfang 30, Anfang Mitte 30. So, ich habe jetzt, ich glaube, mir fehlen nicht mehr viele Superheldenfilme und ich habe sie alle gesehen, so in dem Sinne. Also ein paar Klassiker aus den ganz frühen Jahren, vielleicht noch ein paar Sachen aus den 90ern, an die ich nochmal einen Haken setzen muss, aber ansonsten kenne ich das alles. Da ist nicht viel Neues für mich zu holen und ich weiß es nicht. Also ich finde das, ja, es gibt einen Grund, sich hinterher drüber zu unterhalten, aber ich bin so aus diesem Alter, wo man sich morgens auf dem Schulhof trifft und dann über den neuen Marvel-Film redet, bin ich halt auch ein bisschen raus so, ne? Ja, vielleicht ist das auch. Vielleicht ist das auch mit echten Grund, dass man irgendwann sagt, ich habe wirklich alles gesehen. Das ist, wie du gerade gesagt hast. Ich habe da schon, da ist alles drüber gesagt und wir wissen trotzdem, dass der Avengers-Film nächsten Monat. Ja, locker. Also da muss. Wer von uns glaubt denn, dass der nicht die Milliarde mindestens packt? Gibt's einen, der glaubt, dass der? Ne? Und trotzdem wissen wir, es wird minimale Story sein, weil sie 800 Charaktere in 2 Stunden zeigen werden. Somit storytechnisch wird's nix sein. Ne? Aber er wird uns wahrscheinlich trotzdem unterhalten und wir werden ihn trotzdem sehen und der Film wird ein Riesenerfolg. Unausweichlich. Und ich freu mich drauf, trotz all dem. Ja, ich auch ein bisschen Bock habe ich auch drauf, gebe ich ja zu. Da ist wieder das Kind noch, wo ich sage, da habe ich tatsächlich irgendwie die alle zusammen zu sehen und so und dann, ja, da habe ich tatsächlich auch noch mal Bock drauf. Das habe ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so, nur noch so und so viele Tage und Stunden und ich kann nicht früh genug sein. Das habe ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe jetzt auch keine große Vorfreude darauf. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass es mir da so ein bisschen geht wie Steffen auch, was die Geschichten angeht. Also der Unterschied, warum Logan zum Beispiel so großartig war, ist, weil er auch einfach mal alles anders gemacht hat als alle anderen Superhelden vorher. Also ich glaube, es ist nicht die Müdigkeit, Superhelden an sich zu sehen, sondern ich glaube, es ist eine Müdigkeit, immer die gleiche Geschichte zu sehen. Und ja, und die Präsentation und alles. Ja. Also das war jetzt zum Beispiel auch das, warum viele finden ja den dritten Thor, also Thor Ragnarök oder bei uns Thor Tag der Entscheidung, unglaublich gut. Nee. Ich finde den nicht unglaublich gut, weil er im Kern halt doch wieder nichts Neues erzählt hat. Zusätzlich dazu, dass er auch noch 2 Geschichten versucht hat zu erzählen gleichzeitig, was keine gute Entscheidung war. Und ich denke, also bei mich hat zum Beispiel, viele finden ja Civil War ziemlich geil, weil das ist ja der Vorläufer, das war ja Infinity im Kleinen quasi und hatte noch dazu diesen Unterbau dieser ikonischen Comic-Vorlage. Der Film ist dem ja überhaupt nicht gerecht geworden. Und ich fand das zwar ganz spaßig, so für ein paar Minuten, diese Flughafen-Kampfszene zwischen den verschiedenen Leuten, aber das trägt keinen ganzen Film. Ich glaube auch, dass Infinity War, wenn die das wirklich durchziehen und der halbe Film eigentlich nur Kampfgemetzel zwischen den verschiedenen Figuren ist, nicht funktionieren wird, was so an Unterhaltung angeht. Also ich habe schon auch gemerkt, dass viele der letzten Filme mich eben nicht während des Guckens schon gelangweilt haben, weil die Actionsequenzen dann doch auch wieder nicht so viel anders waren. Also ich meine, da unterscheidet sich dann ein Doctor Strange auch nur noch visuell von einem, Thor oder einem Iron Man oder Captain America, aber die Geschichte ist halt immer irgendwie die gleiche und so und das ist halt das, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, dieser Hype, der baut sich bei mir auch einfach nicht mehr auf. Also ich finde, wenn die sich da jetzt nicht radikal neu erfinden, dann werden die auch irgendwann merken, dass es nicht mehr so gut ankommt. Weil ich glaube, klar, Infinity War wird nochmal ein Riesenerfolg, aber wie es danach weitergeht, auch finanziell, da bin ich mir nicht so sicher. Vor allem, wenn dann die ganzen Schauspieler auch ausgetauscht werden oder aufhören. Weil ich glaube, dass so Leute wie Robert Downey Jr. und Chris Evans das jetzt nicht nochmal so häufig machen. Der eine oder die andere haben ja sogar schon angekündigt, dass es nach Infinity War maximal vielleicht noch einmal passiert. Ja, also ich finde es spannend, dass du mit Civil War argumentierst, an den ich mal wieder wahrscheinlich ganz anders rangegangen bin als ihr, weil ich keine Ahnung habe von der ikonischen Comic-Vorlage und weil mich die ganze Flughafen-Kampfszene für mich gar nicht das ist, was den Film ausmacht, sondern was den für mich ausgemacht hat, sind die, nennen wir es moralischen Fragen, die verhandelt wurden, in der Figur von Tony hauptsächlich, wo es darum ging, ein Team zu leiten von Leuten, die man mag und Entscheidungen zu treffen, die nicht von allen Leuten im Team gleichermaßen getragen werden, die Verantwortung, die damit einhergeht, die Diskussion von der Rolle von Gesetzen und Regeln und Staatsmacht und so weiter, die da so mitschwang im Hintergrund. Also all das sind für mich die Sachen, die Civil War gerade auch in der Rückschau, vielleicht nicht unbedingt sofort während des Guckens, aber in der Rückschau auf den Film für mich ausmachen. Und was, glaube ich, auch mein Hauptgrund ist, warum ich sage irgendwie Team Tony, weil sich der so verletzlich gezeigt hat in dem Film und weil ich glaube, zu verstehen, dass da ganz schön viel los ist bei ihm und ich deshalb jetzt so gespannt darauf bin, was passieren wird in Infinity War. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal konnte man sein Twitter-Archiv runterladen und ich habe geguckt, worüber habe ich in den ersten paar Wochen getwittert. Und das muss so 2008 oder 2009 oder irgendwann so um den Dreh muss das gewesen sein. Also relativ zügig hatte ich Twitter. Und ich habe relativ früh über diesen Justice League-Film gesprochen. Und weil der damals, ich glaube, von auch hier der Kollege, der Mad Max gemacht hat, fällt der George Dingsbums, George Miller, der hätte damals Justice League Mortal machen sollen, so heißt der Film. Und der war damals in der Arbeit und ist dann ja warum auch immer mittendrin gecancelt worden und haben den Film gelassen. Und ich war mega enttäuscht, weil ich mich total auf diesen Film gefreut habe. Das ist irgendwie das erste Superheldinnen-Team. Also eben mit der Justice Society im Golden Age angefangen, dann auf die Justice League umgewechselt mit den ganz bekannten Figuren Superman, Wonder Woman, Batman und all diese ganzen Figuren. Das ist einfach das urtypische Superheldinnen-Team. Und dazu gab es halt einfach immer noch keinen Film. Es gab hier und da mal so Andeutungen, wenn in irgendeinem Batman-Film plötzlich Superman zitiert worden ist oder auch mal andersrum irgendwas so ein bisschen so ein Hint gelegt worden ist nach dem Motto, das Comic-Universum ist größer als nur dieser eine Film. Aber so dieses Aufeinandertreffen gab es bis zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Und ich habe mich 10 Jahre lang beinahe auf diesen Film gefreut und saß dann im Kino und war einfach enttäuscht. Und diese Enttäuschung bin ich einfach satt. Also zu sehen, wie Figuren, die ich eigentlich mag, also auch nach Harley Quinn, zu sehen, wie die einfach im Kino verheizt, verhunzt und verhonepiepelt wird. Und das tut weh ein Stück weit. Und ich bin einfach von der Comic-Seite aus ein DC-Fan und fühle mich in den Marvel-Filmen aber einfach besser aufgehoben, einfach weil die mich filmisch einfach mehr abholen und bin aber jedes Mal total irritiert, dass ich diese DC-Filme nicht mag. Und jedes Mal aufs Neue bin ich enttäuscht und ja, Wonder Woman war ein Ausreißer nach oben, ein totaler. Aus anderen Aspekten allerdings. Und nicht, weil es ein per se besserer Film gewesen ist, aber weil die einfach andere Dinge gemacht haben. Allein schon eine weibliche Regisseurin einzustellen, war einfach mal eine gute Idee. Ne? Und da einfach mal einen anderen Ansatz zu bekommen. Und den haben wir dann ja auch gekriegt. Und ich glaube, dass die Filmstudios auch verstanden haben, das wird in Zukunft kommen, aber das braucht ja noch Zeit, bis das in dem angekommen ist, diesen eingefahrenen Methoden angekommen ist, die wir aktuell haben. Und ich finde es, ich glaube, wir haben tatsächlich so den Höhepunkt, so diesen Scheitelpunkt beinahe erreicht. Vielleicht mag Infinity War so der erste, na, wie soll ich das sagen, so der erste vorgezogene Höhepunkt dessen sein, was so diese Superhelden-Hype tatsächlich betrifft, aber es kommt ja noch ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Also Sony will ja mit diesem Valiant-Universum irgendwie noch was machen. Also da gibt's ja auch noch ganz, ganz viele Figuren, die man noch verwursten kann. Aber ich glaube, dass das eher so ein bisschen ja im Nachhall dieses ganzen Hypes erst passieren wird. Und da sind aber viele interessante Figuren dabei, die einfach dann hinten überfallen, weil sie nicht mehr in dieses Hype-Ding reinkommen. Und ich find's einfach dann auch von Comic-Fan-Seite schade, dass so viele gute Konzepte, so viele gute Geschichten dann einfach nicht mehr erzählt werden können, weil die etwas sehr seichten und schlechten Herangehensweisen einfach bisher ja kaputt gemacht haben, will ich gar nicht so viel sagen. Das ist vielleicht auch, ich will jetzt auch niemandem die Schuld zu schieben dafür, dass Comicfilme sind, wie sie sind, aber einfach schon so viel an Potenzial weggerissen haben, an Fundament weggerissen haben, sodass sich einfach spätere Filme nicht mehr tragen und dann eben mit weniger Budget gearbeitet werden muss, vielleicht auch mit weniger fähigen Leuten dahinter und dann auch weiterhin, also so wie es mir damals mit der Justice League gegangen ist, weiterhin interessante, coole Figuren dann einfach nicht vernünftig benutzt werden. Und das ist so eine innere Angst, die ich einfach habe, die auch damit reinspielt, warum ich dann einfach immer weniger Lust habe, mich dem Ganzen noch so ja begeistert gegenüber zu zeigen. Das alles gehört alles irgendwie noch so dazu. Also mir haben sie Batman die letzten Jahre vermiest. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Also ich habe es ähnlich wie du, ich habe auch ein bisschen diesen DC-Hintergrund so, aber ich finde halt, die haben es einfach, die versuchen halt Marvel zu kopieren in schlecht und ehrlich gesagt, wie du schon gesagt hast, außer den Wonder Woman-Ausreißer, ganz ehrlich, Justice League ist eine Katastrophe. Es ist einfach ein ganz schlechter Film, der auch das, was sie noch gut hatten an Charakteren wie Wonder Woman und so, auch noch so blöde Moves halt reingebracht haben. Das wirkt fast schon so, als als wird da alle 5 Minuten irgendwie so ein Gremium an Marktforschern sitzen, die wahrscheinlich ist es auch so, die dann sagen, und jetzt nochmal ein One-Liner, und jetzt muss nochmal das passieren, und jetzt muss nochmal das, und dann tauschen wir den Regisseur aus, und ich finde das einfach, das ist so ein Mischmasch geworden, einfach wirklich, also ich finde das DC-Ding bis auf Wonder Woman auf der ganzen Linie enttäuschend, ehrlich gesagt, was im Kino im Moment läuft, muss man echt sagen, auf der ganzen Linie. Halt mit einem Ausreißer. Das wird jetzt auch, glaube ich, so mit Aquaman wahrscheinlich so der Film sein, wo man dann merkt, okay, können sie es nochmal irgendwie rumreißen oder nicht? Also viele haben ja schon gesagt, mit Justice League, sie haben es endgültig verkackt, aber keine Ahnung, ich glaube, Aquaman wird jetzt nochmal so der Punkt sein, und dann, wenn der total untergeht in diesemjährigen Superhelden-Fundus, dann weiß ich nicht, wie die da noch weitermachen. Das Ding ist halt auch, wir kriegen ja nicht nur DC und Marvel, sondern wir haben ja noch ganz viele andere, und da sind ja die meisten leider auch eher Mist gewesen in den letzten. Also wenn man sich die ganze X-Men-Reihe anguckt, so, das war ja dann leider auch immer eher enttäuschend. Deswegen bin ich zum Beispiel jetzt mal gespannt, was sie jetzt mit New Mutants machen, weil das ist ja mal ein anderer Ansatz. Aber gab es da nicht jetzt auch schon Reshoots und erste Pre-Screenings, die nicht so gut liefen und so weiter? Das ist halt immer so eine Sache. Diese Reshoots, es gibt bei jedem Film Reshoots, das hat erstmal gar nichts zu bedeuten. Wie jetzt so Previews oder erste, das ist halt auch, wer sitzt da drin, wer entscheidet das, was ist da gut und was ist da schlecht. Also Ich würde mich von sowas auf jeden Fall nicht irgendwie beeinflussen lassen. Also da würde ich echt den fertigen Film abwarten. Das kann auch völlig in die Hose gehen. Also keine Ahnung. Aber ich finde es zumindest gut, dass sie jetzt sagen, wir probieren mal was anderes und machen nicht noch den 10., der genauso einfach nur, hier haben wir ein Team, da gibt's eine böse Bedrohung und dann mach mal was oder so. Also klar kann jetzt nicht jeder Film Logan sein, weil die Geschichte ist halt jetzt auch einmal erzählt. Aber ich hab's jetzt letztens zum Beispiel im Tomb Raider Zusammenhang schon mal gesagt, mich würde zum Beispiel auch einfach mal eine Geschichte von älteren Leuten interessieren oder Leuten, die halt nicht so typisch sind, die nicht jung, Anfang 20 sind und total fit sind, sondern vielleicht auch mal eben eine Geschichte von, es gibt ja auch vielleicht eine Superheldin, die eine Disability hat oder die irgendwie, also das so andere Geschichten, das könnte es halt sein. Und das, die zweite Idee, die mir jetzt so in den letzten Wochen dazu gekommen ist, ist, vielleicht ist es dann bei sowas wie einer Comic-Verfilmung doch besser, sowas Serielles auch seriell zu erzählen. Also die Serienform dann zu wählen und da dann vielleicht ein bisschen mehr Budget reinzustecken, weil da muss ich dann schon sagen, das ist irgendwie, wenn man sich jetzt die Marvel-Netflix-Serien anguckt, da gab es jetzt auch wieder teilweise sehr Gutes, aber teilweise auch eher nicht so Gutes. Und bei DC ist es nochmal ein ganz anderer Ansatz, da kann ich es auch nicht so sagen, weil ich nicht alle DC-Serien kenne, aber die haben zum Beispiel bei weitem nicht das Budget, um wirklich zu sagen, okay, das könnte auch gut sein. Also vielleicht ist es sinnvoller, ich weiß nicht, glaubt ihr, es ist sinnvoller, Superheldinnen-Geschichten auf Dauer vielleicht doch als Serie zu erzählen? Ich habe heute Nachmittag The Tick zu Ende geguckt. Da ist die zweite Hälfte der ersten Staffel jetzt im Frühjahr veröffentlicht worden. Das sind, glaube ich, 12 Folgen, 20 bis 25 Minuten. Relativ kurz erzählt. Mit einem durchschnittlichen Fernsehbudget, möchte ich das mal nennen, mit durchschnittlichen Special Effects. Es sieht nicht so gut aus, wie es eventuell von Netflix Marvel produziert gewesen wäre. Es ist aber auch ein bisschen was anderes als Netflix Marvel. Es ist halt eher so Comedy, ein bisschen Parodie auch drin. Was sie aber gemacht haben und was sie sich auch gelassen haben, war Zeit für die Figuren. Und wenn man 12 mal 25 Minuten hat, hat man eben noch eine ganz andere Möglichkeit, Figuren auch auszuformulieren. The Tick war für mich eigentlich immer eine Zeichentrickfigur, eben weil es ja auch aus den 90ern die Trickserie gibt und hätte, glaube ich, in einem Film nicht so gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Man hätte vielleicht ein paar Längen rausnehmen können. Ich will jetzt hier keine Review machen von der Serie. Das habe ich eventuell im regulären Podcast-Programm auch schon gemacht. Ich habe da offensichtlich gerade Redebedarf. Wir gucken das mal. Aber das war für mich schon ein Stück weit eine Offenbarung, weil The Tick jetzt nicht unbedingt die bekannteste Comicfigur ist. Es ist halt einer dieser kleinen Indie-Comic-Helden, die mal irgendwann eine Trickserie hatten. Was in den 90ern relativ häufig passiert ist. Die haben irgendwie die halbe Image-Riege an Superheldinnen dann auch zu Trickserien gemacht, weil damit einfach Geld zu verdienen gewesen ist und Einschaltquote gemacht worden ist. Also Savage Dragon Spawn und die Wildcats und wenn es dabei Image damals gegeben hat. Deswegen, und die Turtles sind irgendwie das beste Beispiel für eine Trickserie von Indie-Comics. Ne? Darf man nicht vergessen, seit 30 Jahren. Und da sieht man Film und Serie auch nochmal schön einen Unterschied, wie genau. Was funktioniert und was nicht. Und ich denke, es braucht alles so ein bisschen so einen Maßstab. Und auch die Leute dahinter, die Bock haben, Figuren zu erzählen. Und man kann es vielleicht gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, wenn du hingehst und willst einen Iron Man ins Fernsehen bringen, dann würde ich das nicht in einer Realserie machen, dann würde ich eine Trickserie machen oder eine Animationsserie, was in den letzten Jahren ja auch passiert ist. Bei einem Spider-Man würde ich mich immer für eine Serie entscheiden, weil ich bin einfach in den 90ern mit der Spider-Man-Trickserie aufgewachsen und das war episch. Mhm. Und es gibt sehr, sehr gute gute, neuere Spider-Man-TV-Serien. Also Spectacular Spider-Man ist vermutlich eine der besten Trickserien mit einem Superhelden, die ich jemals gesehen habe. Also leider zu früh abgebrochen. Gibt nur 2 Staffeln, hätte mindestens noch ein dritte gebraucht. Und die Justice League Zeichentrickserien sind, glaube ich, auch irgendwie 2 Serien inklusive 4 Staffeln oder sowas. Das ist auch hier Justice League und Justice League Unlimited, glaube ich. Das ist eine Offenbarung. Also was Besseres hat es gerade bei DC fast nicht gegeben im Superheldenbereich. Ich möchte mich aber schon umhauen lassen. Also ich habe schon Bock, mich von der Justice League im Kino umhauen zu lassen, weil einfach kompakter erzählt werden kann. Das ist, ein Kinofilm ist irgendwo direkter und packt dich unter Umständen auch noch mal anders als eine langgezogene Serie, wo man eventuell auch gar nicht mal die ganze Zeit horizontal, sondern nur vertikal erzählt, was ja bei Justice League der Fall gewesen ist. Das sind ja einzelne Abenteuer gewesen und gar nicht so eine langgezogene Erzählung. Man erzählt ja, so wie man heute in Superhelden-Serien erzählt, ja relativ kurz erst auch so. Ne? Also diese langgezogenen Soap-Elemente auch bei The Flash, das sind ja fast, ist eigentlich eine Soap-Opera als Superhelden-Serie, was der Serie auch nicht unbedingt hilft. Na gut. Aber es ist so ein, ich finde, da muss man Figuren finden, die das tragen. Also ich bin nach dem ersten Trailer sehr gespannt auf Cloak and Dagger. Hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Das sah sehr gut aus. Zum also Beispiel. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also dass mich das so abholt. Vor allem, weil ich erstmal so nicht in der Lage sein werde, das zu empfangen, aber da hätte ich echt Bock drauf. Also ich musste bei Laras Frage gerade an Jessica Jones denken, die ja so ein bisschen mein Augenstern im Superheld-Innen-Universum schlechthin ist. Und ich habe mir so gefragt, hätte ich mir gerne auch einen Kinofilm mit Jessica Jones angeguckt? Ich würde sagen, hell yes. Aber hätte ich heute so eine Verbindung zu dieser Figur, wie ich sie nach 2 Staffeln Serie habe? Und ich glaube nicht. Und Es ist wirklich eine schwierige Frage, ob man das so eindeutig sagen kann. Das funktioniert als Serie besser oder als Film besser, sondern es kommt dann vielleicht doch auf den individuellen Held, Heldin an. Weil gerade bei ihr, sie ist ja nun mit psychischen Erkrankungen ausgestattet und diese ganze Traumatisierung, die sie erfahren hat in ihrem Leben, das ist was ich, glaube ich, also zumindest in einem Superheldinnen-Film nur sehr oberflächlich hätte streifen lassen und in der Serie zum Kernelement quasi geworden ist, ohne dass es keine anderen Persönlichkeitsmerkmale in dieser Frau geben würde. Und das, also an diesem Beispiel würde ich sagen, die Serie hat super gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auch weiter über Wonder Woman im Kino so. Also es ist, ich bin da zwiegespalten bei dieser Frage. Ja, man muss sich ja da nicht festlegen, aber was ich interessant finde, ist, dass uns allen eigentlich die Charaktere und die Geschichte irgendwie am wichtigsten ist. Und man hat ja irgendwie das Gefühl, gerade wenn man so Trailer sieht, dass es eigentlich mehr so um die Effekte und die Schlachten und so geht, gerade so bei Kinofilmen. Klar, damit es die Masse in die Kinos lockt, das ist schon klar, aber wir sind uns, glaube ich, doch recht einig, dass eigentlich das Wichtige halt wirklich Charaktere, Geschichten, dass ich halt mitfühle. Also so eine Geschichte wie die bei Logan, die hat mich 1 Million Mal mehr berührt, als dass, weiß ich nicht, Ultron die Welt zerstören will. Oder ach, alt schon. Der nächste Gegner will die Welt noch mehr zerstören und Thanos wird das Universum vernichten. Er fängt halt hier an. Weißt du, also, das ist, ja, okay. Diese Superlativen, dieses immer größer werdende, was immer weiter weg ist, so von einem, ne, und das, ich finde da dieser Fokus, was auf dem, worauf das Marketing liegt, ist halt so komplett konträr, so wie wir es halt auch so ein bisschen sehen halt, ne, dass uns halt so Geschichten wichtig sind, Figuren, Entwicklung, ja, das finde ich gerade sehr interessant. Also, dass keiner hier sagt, so, ja, die Effekte sind mir oder ne, so die großen Momente, die halt so auf Schlachtszenen oder so sind. Dass das so das Wichtigste ist. Weil man hat ja das Gefühl, ja, dass da dass darum geht. Da könnte es vielleicht echt damit zusammenhängen, dass wir eben auch keine 14, 15, 16 mehr sind. Also, will ich jetzt nicht sagen, dass 14, 15, 16-jährige Menschen nicht auch Bock auf gute Geschichten und Figuren haben, die differenziert erzählt sind, aber die lassen sich vielleicht noch mehr von sowas mitreißen, als wir vielleicht. Das war, also wäre so eine Vermutung, dass es eben trotzdem dann auch noch von dem Marketing und so darauf ausgelegt ist, weil das einfach die Hauptzielgruppe ist. Aber das ist nur eine Vermutung, klar, meinerseits. Natürlich. Ich denke mir halt, diese Verbindung, die wir mit diesen Figuren aufbauen oder aufgebaut haben, sei es jetzt bei DC, bei Marvel oder Image oder sonst wo, kommt daher, dass wir ja nicht eben nur ein Buch gelesen haben, das vielleicht so 50 Seiten hat, sondern oder ein Trade oder was auch immer, sondern wir haben ja über Jahre hinweg meistens diese Serien alle 2 Wochen, alle 4 Wochen gelesen. Und das ist halt diese Serielle, die dann in einem Film irgendwie zusammengepresst werden muss. Deswegen kann das eigentlich nicht diese Tiefe haben, die wir vielleicht haben wollen. Und das ist ja dasselbe, was Becky auch mit Jessica Jones gesagt hat. Die Sache ist halt wirklich, klar möchte ich natürlich dann auch, dass mich das Ganze so, diese epischen Momente auch episch inszeniert sind. Ich frage mich halt, wäre es dann vielleicht nicht geschickter, und das ist das, was ich sowieso nicht ganz so verstehe, diese beiden Welten zu verbinden. Ne? Momentan existieren Serien und Filme in diesen Universen ja parallel, die sagen ja nicht, okay, wir verneinen das, was da komplett, aber sie verschränken sich auch nicht. Und meiner Meinung nach wäre natürlich das Beste, du nimmst die einzelnen Figuren und packst sie in Serien, gibst ihnen halt HBO-mäßig richtig viel Budget, damit die Effekte auch gut sind, dass ein Iron Man in der Serie halt auch geil aussieht. Aber da hast dann nur so alle 2 Jahre so einen Megafilm, wo dann eben die Justice League zusammenkommt. Und du weißt aber diese ganzen Vorgeschichten durch die Serien und hast eben diese Charaktertiefe. Und dann ist es okay, wenn es dann im Film mehr um Krach, Bumm und vielleicht Charaktere untereinander geht, aber nicht mehr diese einzelnen Geschichten erzählt werden müssen, weil die haben wir halt schon und wir wissen schon, was das ist. Dass es natürlich alles schwer ist und nicht so einfach, wie ich mir das in meinem kleinen Köpfchen vorstelle, ist mir auch klar. Aber vielleicht läuft's ja auch dahin. Das wäre natürlich das Allerbeste, weil ich habe diese Diskussion ja jetzt auch schon ein paar Mal geführt und ich habe immer wieder so den Eindruck, das ist so eine gewisse Gruppe an Menschen, die diese Müdigkeit verspürt, aber die große Masse da draußen an den Kinogängern, die eben vielleicht eben auch nicht so diese CineastInnen sind, wie wir es vielleicht sind, die haben diese Ermüdung einfach. Die machen sich da gar nicht so sehr den Kopf drüber. Die wollen halt unterhalten werden. Die gehen halt alle 3 Monate, gehen sie halt in den nächsten Thor-Film und dann werden sie 2 Stunden unterhalten. Das tun diese Filme, das ist unbestritten. Und dann gehst du raus und dann war's das. Die machen sich da nicht groß Gedanken über den, ja, die gehst dann halt nicht raus und sagst, ja Mensch, ne, comicgeschichtlich gesehen war das aber nicht gut dargestellt, sondern es hat 2 Stunden unterhalten. Das ist ja auch völlig okay. Das ist doch auch völlig okay. Aber ich finde auch, diese ständigen Reboots gehören halt auch dazu. Das ist ein so ein bisschen ermüdet, weißt du, in 15 Jahren 3-mal Spider-Man oder wie oft sind die Kents in die Gasse gegangen in den letzten 10 Jahren, weißt du, also jetzt mal ehrlich, da müsste doch mal, wenn ich das noch einmal sehe, dann raste ich aus, wirklich, ganz ehrlich, ich will lieber was Neues haben, ne, da freue mich total auf sowas wie Captain Marvel, von der ich überhaupt nichts weiß im Prinzip. Ne? Da habe ich total Bock drauf, aber dann, ach, weiß ich nicht, den 5. davon, den 6. davon, dann wirklich mal auch eine neue Origin-Story hören und wie gesagt nicht halt wieder Kents in Gasse und große Macht und große Aber gleichzeitig, also ihr habt von aufgehoben fühlen in diesen Filmen gesprochen. Ein Film, in dem ich mich zum Beispiel sehr gut aufgehoben gefühlt habe letztes Jahr, war Lego Batman Movie. Ja. Ja. Und total. Okay. Und ja, also wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen, als ich mich sonst in Superheldinnenfilmen aufgehoben fühle. Und es war für mich auch eine sehr große Überraschung. Ich habe den nur geguckt, weil wir den im Podcast besprechen wollten. Ich hatte den ersten Lego-Movie nicht gesehen und konnte mir auch Entschuldigung. Und ich konnte mir auch vorher ist awesome, ja, natürlich. Ja. Aber ich konnte mir auch vorher nicht vorstellen, dass es was für mich sein würde. Und es war total was für mich. Und dann habe ich mir auch noch hinterher erklären lassen, dass das, die Batman-Imaginierung in diesem Film auch eine ganz spezielle war, die auf verschiedene Persönlichkeitsfaktoren von diesem Typen großen Wert gelegt hat. Und es war wirklich für mich sehr überraschend zu sehen, aha, so können Superheldenfilme auch funktionieren. Ja. Ist halt, ich find's insofern schön, dass man halt immer noch mal so überrascht werden kann. Also nach all dem, was ich bei DC gesehen habe, hätte ich auch nicht gesagt, dass Wonder Woman der Film wird, der dann geworden ist. Und wir haben den auch irgendwann mal nachgeguckt. Also ich bin dafür auch nicht mehr im Kino gewesen, weil ich einfach dann auch ein Stück weit verbrannt gewesen bin, nach dem, was ich dann, ich hatte, bevor Wonder Woman gelaufen ist im Kino, glaube ich, relativ kurzfristig Suicide Squad gesehen. War der vorher? Ja. Ich glaube, ja. Ja, ne? ja. Der war vorher. Das war so schlimm, das hat so wehgetan in allen Belangen und das war einfach nur ein handwerklich sehr schlechter Film, also nicht mal ein schlechter Superheldenfilm, das war auch handwerklich ein sehr schlechter Film und wo ich gesagt habe, ich will einfach keine DC-Filme mehr sehen und wenn ich dann halt eine Perle verpasse, ja, so what? Und war dann schon ein bisschen traurig, dass ich dafür nicht ins Kino gegangen bin, nicht mal mehr einen Euro dafür ausgegeben habe. Wir haben uns dann einen DVD-Code mehr oder weniger geben lassen für die digitale Kopie und haben den dann geguckt. Und also ich hab nicht mal mehr monetär irgendwas dazu beigetragen, dass es dem Film besser ging oder dass das Studio merkt, okay, da hat jemand 5 Euro für die DVD in der Grabbelkiste ausgegeben. So nicht mal das. Und das tat mir hinterher fast leid. Das gleiche übrigens auch bei Spider-Man, wo ich da dachte, okay, es ist der dritte Spider-Man in 15 Jahren und hab dann da auch über einen DVD-Code, also über diesen beigelegten Digitalcode dann den Film gesehen. Einfach, weil ich ein Stück weit auch dann auch nicht mehr bereit war, dafür Geld auszugeben, mich dann auch 2 Stunden ins Kino zu setzen, 12 Euro fürs Ticket und nochmal 5 Euro für was zu trinken, was zu essen auszugeben, mich vorher eine halbe Stunde oder eine Stunde, wir fahren, um in das Kino zu kommen, in dem wir unsere OV-Filme gucken, fast eine Stunde mit der Bahn. Das ist halt auch ein Zeitaufwand, den man dann bereit sein muss zu leisten. Habe ich einfach alles nicht mehr gehabt und ich war einfach nicht mehr bereit, mich dahin zu setzen und zu sagen, so, ich guck mir das jetzt nochmal wieder an, was DC da irgendwie verbrät. Und war dann aber sowohl bei Wonder Woman als eben auch bei dem Spider-Man-Film tatsächlich jeweils sehr positiv überrascht, dass es doch anders ging. Oder Deadpool. Und ich glaube, dass das Deadpool ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Also es geht halt auch anders. Ne? Ja. Also, weil, es ist so eine Gratwanderung im Moment. Man muss ein bisschen Lotto spielen. Möchte ich den standardmäßigen Marvel-Film plus die Repräsentation der schwarzen Community, dann gucke ich mir halt Black Panther an und bekomme aber dann für mich persönlich, also ich bin in dem Film nicht angesprochen worden, definitiv nicht als weißer, privilegierter Mann Anfang 30. Der Film war nicht für mich. Und deswegen habe ich da auch andere Sachen rausgezogen als jemand anderes. Und bei mir ist am Ende halt der Standard-Marvel-Film zurückgeblieben, mit dem Wissen, dass es weitere Ebenen gibt, aber jetzt so der große Brenner war das nicht für mich. So, ne? Ja, da muss man auf jeden Fall einfach noch mehr filtern. Je mehr Filme rauskommen, desto mehr muss man vorher filtern. Und die Herausforderung ist halt für sich, diesen Filter auch irgendwie so zu setzen, dass er funktioniert. Und das ist gar nicht so einfach, weil es gibt mittlerweile so viele Richtungsgeber, die über Internet und andere Medien laufen, dass man die erstmal diesmal den finden muss, den Kanal oder die Stimme, der man da vielleicht auch vertrauen kann, weil du hast diese ganzen Bewertungsportale und die finde ich extrem schwierig als Richtungsgeber. Ja. Muss ich sagen, weil da einfach sehr viel zusammenkommt. Das heißt, meistens hast du in den ersten paar Tagen extrem gut Bewertungen bei diesen Superheldinnenfilmen, weil da nur die Hardcore-Fans hingehen, die gleich zweimal in der ersten Woche reinrennen. Und dann gibt's diesen Einbruch und du weißt aber nicht, was stimmt jetzt. Dann hast du noch die Kritiken, also zu der Klasse ich mich so halb dazu spreche, aber halt auch nur so halb, weil was ich immer wieder feststelle, ist halt, dass die Leute, die im Feuilleton über SuperheldInnen-Filme schreiben, die sehen diese Ebene halt nicht. Mhm. Oder die haben diese Vorbildung nicht, die du vielleicht schon brauchst, um solche Filme dann noch so ein bisschen einzuordnen. Die gehen da halt von ihren klassischen Filmanalysen oder Filmkritiken heran und da kommen die Filme in der Regel immer sehr schlecht weg. Und deswegen ist es wirklich eine große Herausforderung für uns alle, glaube ich, gerade für uns, die eher so ein bisschen nerdig unterwegs sind, rauszufiltern, worauf lasse ich mich jetzt ein oder den spare ich mir lieber. Hm. Ja, es ist halt auch wirklich ein Punkt. Ich glaube, Steffen, was du gerade gesagt hast mit der Stunde Fahrt ins Kino, das hat sich halt auch bei mir so geändert, weil also auch mein kleines Regionalkino hier in der Kleinstadt, da wird auch alles, auch vieles von diesen Filmen nicht mehr gezeigt, wegen Disney verlangt zu viel Geld und die wollen zu viel an dem Kuchen und da muss ich jetzt halt in die nächstgrößere Stadt fahren. Und weil es halt so diesen Event-Charakter hatte mit meinen Freunden, hatte man so einen gewissen Zugzwang, in jeden zu gehen. Und das waren dann so 4-5 Kinobesuche im Jahr. Und das geht halt, ist einmal eine finanzielle Sache, eine zeitintensive Sache. Und man sagt sich natürlich mittlerweile auch, Mensch, zu Hause habe ich auch meinen 45-Zoll-Fernseher und es ist warm und ich habe Netflix und in 6 Monaten ist der da drin. Und ja, das mache ich mich jetzt auf den Weg, zahle Parkhaus, fahre 40 Kilometer, zahle 9 Euro für das super Sparmenü, ne, und ja, und zahle halt 14 Euro fürs Kino. Ne, aber wenn ich auf der einen Seite sage, muss ich oder ich habe so ein, dass ich das im Kino sehen muss, weil es diesen Event-Charakter hat, ist ja der neue Marvel, ne? Dann spielt das vielleicht auch mit rein. Meine Frage, und das war auch so ein bisschen der Punkt, mit dem ich in diese Aufnahme reingegangen bin, ist, wie kann man dem entgegenwirken? Also müssen wir unsere Erwartungshaltung dem Kino gegenüber ändern? Müssen wir unsere Interessen ändern? Muss ich mich schlecht fühlen, weil ich Superhelden mag oder Superheldinnen mag? So, im Grunde genommen muss ich das ja teilen. Also ich bin mal so ein bisschen kontrovers. Ich muss ja meine Superheldenfiguren mit anderen teilen, die noch nie einen Comic in der Hand hatten. Mhm. Das ist ja ein Phänomen, was ich immer erlebt habe in den ersten Jahren. Ich als belesener Comic-Fan, der dann von den Leuten, die da mitgelaufen sind, in die Filme gefragt worden, bin ich immer wieder, warum hat eigentlich Batman bei den Avengers nicht mitgespielt? So, ne? Also so, dann musst du halt erstmal erklären, dass es, also nicht mal, dass Batman nicht bei den Avengers ist, ist halt einfach mal so, das haben die schon verstanden. Aber dann erstmal zu erklären, dass es zwei große Comic-Verlage gibt, die halt auch unterschiedliche Figuren veröffentlichen. Allein das hatten sie schon nicht verstanden, was auch daran liegt, dass diese Figuren hier in Deutschland beim gleichen Verlag veröffentlicht werden, eben bei Panini. Ja. So, und dann das zu trennen, kriegen sie nicht mit. Und also ich kann diese Frage schon nicht mehr hören. Also das ist sag doch in den ersten Jahren immer wieder. Sag doch einfach nur ein Milliardär pro Team. Ja, das auch. Zwei würden sich dann, zwei würden sich nicht vertragen. Ja. Aber da gehst du natürlich mit einer ganz anderen Erwartung an so einen Film ran, wie jemand, der oder die plötzlich die Batman-Filme großartig findet, also diese Nolan-Trilogie großartig findet und das dann eben auch bei einem Marvel-Film erwartet. Oder nicht versteht, dass das trotz alledem noch zwei Lager sind. Oder warum sieht Batman jetzt plötzlich aus wie Ben Affleck und Christian Bale? Sondern das sind Dinge, da muss man erstmal mit klarkommen, dass es da eben auch noch. Also der Comicmarkt in Amerika ist halt relativ klein. Also das vergessen viele Leute. Das ist ein sehr begrenzter, kleiner, sterbender Markt, der immer mal wieder so eine kleine Welle nach oben erlebt, aber im Grunde genommen ein sehr kleiner Markt. Und da in den Kinomarkt geht halt der Comicmarkt ein paar tausendmal rein. Und das heißt, viele Leute, die da gesessen haben, haben unter Umständen nie ein Comicheft in der Hand gehabt. Und auch das muss man dann irgendwie so ein bisschen auch mitmachen, dass da halt auch Leute mit angesprochen werden müssen mit diesen Filmen, die diese Figuren nicht eben seit 30 Jahren kennen. Und auch das ist ein Punkt, der mir immer so ein bisschen wehgetan hat. Also wo ich dachte, okay, ich habe diese Erwartung, dass ich in einem Civil War Film den Comic wiedergespiegelt bekomme, das habe ich nie erwartet. Das Ding heißt gleich Aber das ist irgendwie auch alles. Vielleicht ist die Grundprämisse Captain America gegen Iron Man noch gleich, aber das ist dann auch schon fast alles. Die Teamzusammenstellung ist eine andere, als sie das in den Comics ist. Also da habe ich schon auch, das war ein Lerneffekt für mich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich eigentlich hin? Wie ein Superheldenfilm. Ja, also so ein bisschen. Vielleicht gar, so ein bisschen nicht, vielleicht gar nicht anders. Ich kann nachvollziehen, was du glaube ich meinst, nämlich dass wir von unserer Insider-Perspektive, nenne ich es jetzt mal, andere Erwartungen haben und vielleicht unsere Ansprüche dementsprechend runtersetzen müssten, ist so vielleicht der Punkt, den ich jetzt so rausgehört habe, damit das, weil das für andere Leute, fürs breite Publikum zugänglich sein muss. Da gehe ich zur Hälfte mit, dass ich sage, klar, man kann jetzt keine, kann jetzt nicht erwarten, diese tiefen Sachen und das, was wir eben, deswegen sagte ich ja, vielleicht kann man das über die Serien dann vielleicht erzählen, dann sind alle glücklich. Aber der zweite Punkt ist, und das ist eigentlich der viel wichtige, wir kommen wieder zurück, auch die Leute, die noch nie was von Captain America gehört haben oder die Batman und Spider-Man in ein Universum hauen, auch die wollen doch vielleicht eine gute Geschichte erzählt bekommen. Ja, und nicht immer die gleiche, weil das ist doch der Punkt, warum es uns auch irgendwie nicht mehr so Spaß macht. Und ich denke, das trifft auf alle zu. Also da müssen wir, glaube ich, unsere Erwartungen nicht runter. Da können wir durchaus kritisch sein, finde ich. Dass wir da mehr bekommen. Und das muss ich, glaube ich, auch jetzt, wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Filmen auch passieren müssen, weil die haben sich ja jetzt allein über die Filme schon so ein Fankreis aufgebaut. Also selbst die Leute, die noch nie einen Iron Man Comic oder noch nie einen Captain America Comic gelesen haben, haben ja jetzt schon 13 Filme in diesem Universum gehabt. Auch die kannst du irgendwann nicht mehr mit der x-ten Story glücklich machen. Also da muss sich schon auch ein bisschen was ändern, glaube ich. Meint ihr echt, dass dieser Break-Even-Point oder dieser Zenit halt mit Infinity War dann halt durch ist und es dann abwärts gehen wird, so dass sie was ändern? Die sind dem Scheitelpunkt relativ nahe, ja. Ich glaube, es wird noch so 2-3 Filme mindestens dauern, weil sie ja, also zumindest angekündigt haben, dass nach Infinity War ein bisschen was anders laufen wird und wir uns alle erstmal noch die nächsten 3 Filme angucken werden, um zu gucken, was denn anders geworden ist und ob etwas anders geworden ist. Und erst wenn dann immer noch nichts anders geworden ist, dann wird sich die Ermüdung noch mehr durchsetzen, als sie es jetzt schon tut. Meine Theorie. Ja. Es ist halt schade, weil ich also durch diese Superheldenmüdigkeit irgendwie auch den Grund verloren habe, ins Kino zu gehen. Weil, wie schon anfangs erzählt, das war für mich ja überhaupt erstmal so die Initialzündung, wieder ins Kino zu gehen. Nein, ich bin die Jahre vorher immer mal im Kino gewesen, habe da mal einen Film gesehen, mal einen der Herr der Ringe oder sowas, oder ich glaube, einen Man in Black habe ich auch im Kino gesehen, ich weiß nicht mehr, welchen von den 10. und noch ein paar andere, aber relativ sporadisch. Also wenn ich 2-mal im Jahr im Kino gewesen bin, dann war das schon viel. Und allein dadurch, dass ich, also durch die Superhelden auch ein Stück weit so dieses Kinoerlebnis wieder gelernt habe, also abends mit Leuten rauszugehen, mit ein paar hundert Leuten gleichzeitig einen Film zu gucken, es ist ja auch ein sozialer Event. Es ist ja eben nicht nur ein Film. Es ist ja, es gehört ja alles dazu. Also auch die Atmosphäre, das Popcorn, der Geruch, die klebrigen Sitze. Das ist schon alles irgendwo ein Punkt, was auch in diese Erfahrung reinspielt. Aber ich gebe ein ganz banales Beispiel. Aufnahmetermin ist heute der 27.3. Einfach um das ein bisschen einzuordnen. Weil ich glaube, die Sendung wird ein bisschen später erscheinen als jetzt ganz direkt. Wir waren gestern im Kino, in einem kleinen Kino hier in Stuttgart und haben den neuen Film von und mit Josef Hader geguckt. Ich habe vorher, könnt mich jetzt gerne schlagen, noch nie einen Film mit Josef Hader gesehen. Ich kannte das nicht. Das ist ja schade. Das habe ich gestern auch gemerkt übrigens. Das war jetzt heute nicht der große Josef Hader-Podcast werden. Aber dann hast du jetzt einen großen Back-Katalog. Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen beim Blick in Letterboxd. Der hat sehr, sehr viele Filme gedreht. Und das war ein anderes Kinoerlebnis. Es war ein anderer Film. Ich hätte für den Film das Kino nicht gebraucht, glaube ich. Weil ich glaube, dass der Film auch sehr gut auf DVD oder im Fernsehen funktioniert. Das ist so ein, weiß ich nicht, Sonntagabend oder Montagabend auf ZDF-Film, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist ja auch vom ZDF mit finanziert worden und organisiert worden, der Film. Hätte da also meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert. Ich hätte ihn aber, ohne dass wir gestern mit ein paar Freunden im Kino gewesen sind, wahrscheinlich nicht gesehen, glaube ich. Und so als Kontakt mit Neuem ist, glaube ich, so, dass das Kino immer noch sehr, sehr gut geeignet. Aber das erreicht man eben nicht damit, indem man immer wieder in die gleichen Filme geht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich gerade anfange zu lernen. Also aus einem anderen Grund ins Kino zu gehen. Wir haben Your Name, den Anime, dann doch relativ spontan im Kino gesehen, weil er dann noch in der 27. Vorführung dann doch nochmal zu sehen war. Und auch das fand ich gut. Es war eine andere Art von Film. Also ich habe, glaube ich, also bis auf Pokémon irgendwie noch nie ein Anime im Kino gesehen. So, und es war schon, also ich war auch zu den Ghibli-Filmen nicht im Kino. Das war schon was Besonderes irgendwo. Ne? Und ja, es ist so ein, habe ich für mich so ein bisschen begriffen, ich muss den Ansatz ändern und ich muss entdecken, welche Filme sind für mich was, wofür ich ins Kino gehen würde. Oder wenn das nicht ausschlaggebend ist, mit wem gehe ich diese Filme gucken und mit wem teile ich dann auch dieses Erlebnis. Und wenn das immer die gleichen Leute in den immer gleichen Filmen sind, dann wird man dem vielleicht schneller müde. Keine Ahnung. Ja, das stimmt schon, ja. Ich finde es gerade super spannend, weil ich glaube, ich bin nie so oft in meinem Leben im Kino gewesen wie in den letzten 2 Jahren. Also ich bin da gerade auf einem historischen Hoch. Und ich habe für mich entdeckt, dass alleine ins Kino gehen, was ich früher nie gemacht hätte, eben weil ich auch da so rangegangen bin wie du mit, es ist dann ein Erlebnis, wenn ich es mit Leuten teile und so weiter und hinterher drüber quatschen. Aber dadurch, dass ich das drüber quatschen jetzt auch in Podcasts und diverse Internetgespräche auslagern kann, habe ich ja auch gemerkt, wie viel es mir gibt, einfach alleine im Kino zu sitzen und mich selbst dem Film mehr, ach, hinzugeben ist so ein pathetisches Wort, aber mich mehr darauf einlassen zu können, weil ich nicht gucke, wie reagiert Person XY neben mir eigentlich auf irgendwas und auch gar niemand da ist, bei dem ich Gefahr laufe, den Löcher in den Bauch zu fragen, weil der mehr Ahnung von Comicverfilmungen hat als ich oder so, ja, sondern dass es wirklich nur mein Erlebnis mit dem Film ist. Und das finde ich sehr spannend, dass sich das bei mir so entwickelt hat in den letzten Jahren, auch bei Superheldenfilmen. Also auch die gucke ich sehr gerne alleine. Ich finde es dann schon auch spannend, mir anzugucken, was andere Leute um mich rum so tun und an welchen Stellen wer bei Guardians of the Galaxy lacht und wer nicht und so weiter. Aber da doch auch mich selbst mit dem Film noch mehr in Verbindung zu bringen. Also vielleicht könnte das auch mal eine Idee sein, nochmal Filme anders wahrzunehmen. Also das nehme ich echt mal ein bisschen für mich mit, weil ich habe gerade jetzt überlegt, wann ich das letzte Mal ins Kino gegangen bin und nicht genau wusste, in welchen Film. Also ich bin dann auch so, ich kann mich nicht erinnern, dass, vielleicht habe ich das mal in den 90ern gemacht, aber seitdem wirklich mit, ist die Karte vorreserviert, ich weiß genau, in welchen Film, und es passiert einfach nicht, dass ich dann hingehe, ist irgendwie ausgebucht und ich muss mir irgendwas anderes nehmen. Vielleicht ist das durchaus meine Idee, das auszuprobieren, um dann vielleicht auch mal auf so eine Perle zu stoßen, auf die man sonst halt, in die man sonst halt nie gegangen ist, so wie du das eben beschrieben hast. Das ist, da kann ich dir einen ganz tollen Tipp geben. Da gibt's etwas, das nennt sich Sneak Preview. Da weißt du gar nicht, was dich vorher erwartet. Ein Theaterstück immer. Ja, manchmal werden ja auch Theaterstücke verfilmt, ja. So, aber nee, ich meine, da bist du halt wirklich völlig überrascht, wenn du dich nicht aktiv davor versuchst, irgendwie zu informieren. Ja. Bei mir ist es halt alles so ein bisschen anders, weil ich bin auf dem Dorf groß geworden und da gab's dann am Wochenende, wenn man so 16, 17, 18 ist, da gab's halt einfach nichts, außer entweder du fährst zu der Tankstelle und kaufst dir Alkohol, oder du fährst halt in den Nachbarort und gehst ins Kino. Das heißt, ich bin damals extrem viel ins Kino gegangen und habe einfach fast jeden Film im Kino gesehen, auch wenn er mich nur so 1% interessiert hat, weil ich einfach nichts Besseres zu tun hatte. Und während meines Studiums habe ich 200 Meter von einem Programmkino entfernt gewohnt. Das heißt, ich habe auch da fast alles immer geguckt, was nur ging. Dafür aber vielleicht weniger Blockbuster. Und jetzt wohne ich in einer Stadt, die sich vor Kinos fast nicht retten kann. Und habe so ein Überangebot an Filmen, dass ich gar nicht weiß, in welche Filme ich gehen soll und welche ich leider schändlicherweise im Kino auslassen muss. Aber definitiv muss man natürlich jetzt nicht jeden Film im Kino gucken. Es gibt ganz viele Filme, die funktionieren wunderbar auch zu Hause. Ja. Aber wenn ich jetzt mal so höre, dass wie Steffen das so beschrieben hat, dann klingt es für mich so, als wären jetzt die Superheldenfilme so die Einstiegsdroge in die großen Drogenkosmosfilme. Kinofilm. Weiß ich nicht. Ich glaube, mein erster Film war Ariel, die Meerjungfrau im Alter von 4 Jahren oder sowas. Und ich fand den auch ganz zauberhaft. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als eine meiner frühesten Erinnerungen, wie ich mit meinem Kindergartenkumpel gemeinsam in diesem Ariel-Film saß und total fasziniert war. Und das gibt's ja auch nicht mehr. Ist ja alles CGI heute. Ist ja nichts mehr gezeichnet. Also ist so ein, so, ja, wenig. Es ist so, stimmt. Also es gibt noch so Ausnahmen. Ja, also dieser Zauber ist einfach auch ein Stück weit. Ja, CGI kann auch. Das ist eine andere Diskussion. Aber es ist halt, also dieses, ich glaube, Kino ist heute zumindest breitenwirksam weniger magisch, als ich das in Erinnerung habe. Und vielleicht verkläre ich da auch irgendwas nostalgisch. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, animierte Filme haben für Leute, die nicht mit Zeichentrickfilmen aufgewachsen sind, den gleichen Zauber, den Zeichentrickfilme für uns hatten. Ja, glaube ich auch. Gut, ja, vermutlich. Ja. Ist eine Generationenfrage vielleicht auch. Aber aber guck mal, wenn wir uns noch mal ganz kurz dieses Spektrum von, ja, du willst dich interessieren vielleicht andere Filme mehr oder so, wenn man sich die Nominierten für bester Film von den letzten Oscars anschaut, ich glaube, so unterschiedliche Filme waren schon lange nicht mehr in einem Jahrgang in Anführungsstrichen nominiert für diesen Oscar, und das zeigt halt auch so ein bisschen, dass dort diese Standardkost vielleicht auch gerade eben nicht so beliebt ist. Und dementsprechend könnte man sich da vielleicht auch ein bisschen ein Beispiel nehmen. Und da kann ich dir zum Beispiel nur raten, schau, da kannst du dir jeden Film in dieser nominierten Liste kann man sich wirklich gut anschauen. Ja. Und bei manchen fällt schon auf, okay, sowas wie dieser Christopher Nolan-Film, der wirkt auf der Kinoleinwand und mit so einer richtig krassen Anlage schon noch ganz anders als vielleicht so ein kleiner Get Out oder der Seidene Faden oder sowas. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass es für dich wieder interessanter wird, auch SuperheldInnen-Filme im Kino zu sehen, wenn du zwischendurch andere Filme auch im Kino guckst. Das kann tatsächlich helfen, um diese einseitige Kost so ein bisschen aufzubrechen. Das glaube ich unbedingt. Also für mich war das immer so eine Frage, ich habe mich damit mit dem Christopher, der mit Becky auch zusammen den Kulturpessimistin-Podcast macht, an dem Abend unterhalten, als wir gemeinsam Thor geguckt haben. Und der hatte dann gesagt, er möchte diesen Wonder Woman Biopic-Film, Mr. Marston and the Wonder Woman heißt der, glaube ich, irgendwie so ähnlich, unbedingt auch noch so bald wie möglich sehen. Ich habe den bis heute nicht gesehen. Ich will den Film unbedingt sehen. Es ist so ein Ding, ich bin Comic-begeistert. Natürlich interessiert mich dieser Film. Das ist eine unfassbar unendlich interessante Geschichte, die da erzählt wird. Aber ich habe nicht eingesehen, dafür ins Kino zu gehen, weil ich dachte, ich möchte einfach dann auch umgehauen werden von Effekten und dies und das. Und ich habe mir das damals immer mit irgendwelchen Actionfilmen geholt. Ja. Mit Matrix oder mit Transformers oder mit irgendwelchen Tarantino-Filmen. Und hab dann mir das mehr oder weniger darüber dann geholt, als Jugendlicher und junger Erwachsener, und hab gedacht, okay, jetzt kriegst du die Superheldenfilme und hast auch noch das Thema, was dich mega interessiert, und keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, so andere Kinofilme in meinem Interessensgebiet leiden darunter, dass ich nicht mehr ins Kino gehen möchte, weil die Superheldenfilme mir das so vermiest haben. Oh nein, da beißt sich die Maus in den Schwanz. Das ist ganz schön doof. Ja, es ist schon. Jetzt hast du alles, du hast das goldene Zeitalter und jetzt hast du keinen Bock mehr, ne? Jetzt hast du keinen Bock mehr. Schnauze voll. Jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt sag, ne. Mach doch euren Scheiß alleine, Civil War am Arsch. Oh Gott. Und das ist so schade. Und ich hab bei der Oscar-Verleihung, Kathi und ich haben dieses Jahr zum allerersten Mal die Oscar-Verleihung zumindest teilweise gesehen. Und ich habe dann versucht, an diesem Tippspiel teilzunehmen. Mhm. Und ich hatte vielleicht 2 Filme davon gesehen. Ich habe so geschämt. Bei mir, ich habe mich richtig geschämt. Ja, bei mir auch. Mir geht's genauso. Ich kenne die alle nicht oder den Großteil nicht. Da erscheint ja aber auch immer die Hälfte erst in Deutschland nach dem. Ja, selbst davon hatte ich nichts gesehen. Nee. Also das war so. Also nach bestem Schnitt kann ich aufhören, weißt du, wo ich nicht weitergehe. Ja. Alles darüber ist vorbei. Ich kann um 2 schlafen gehen bei der Verleihung. Danach kenne ich nichts mehr. Ja, also ich habe für mich gestern eben auch bei der Vorstellung gemerkt, so ich bin vielleicht für einen Josef Hader-Film nicht bereit, 12 Euro auszugeben, aber an einem Kinotag, wo das Ticket die Hälfte kostet, bin ich definitiv bereit, mir den Film anzugucken, weil eine DVD, die ich mir einmal kaufe und ins Regal stelle, kostet gegebenenfalls mehr. Ja. Und dann den Film lieber einmal sehen und dann im Kino ist vielleicht die bessere Herangehensweise, oder vielleicht das eigene Fahrwasser verlassen und was ganz anderes gucken, was man noch nie gesehen hat. Und Stuttgart, wir gehen leider ja bald hier weg, oder vielleicht sind wir hier schon weg, wenn die Sendung läuft. Aber hier gibt's sehr viele Kinos mit sehr unterschiedlichen Programmen und vielleicht muss man einfach auch mal über den Tellerrand hinausgucken und von dem eingefahrenen Programm weggehen, was man sich so gewohnt ist anzugucken, um das, und das sagte Lara, glaube ich, gerade, was man dann sonst nicht genossen hätte, noch besser genießen zu können. Also dann so die Abwechslung, den clicky bunten Popcorn-Kram vielleicht doch ein bisschen besser genießen zu können. Ja, das ist schon ein Punkt, auf jeden Fall. Vielleicht ist das der Ansatz, den wir hier heute mitnehmen möchten. Ja. Hat jemand noch was brillant Großartiges vergessen? Nö. Nö. Wir lieben Kino. Filme sind fürs Kino gemacht. So die Phrasen noch zum Ende, weißt du? Genau. Yeah. We love to entertain you. We love to entertain you. Mit dem zweiten sieht man besser. Ja. Genau. Ja, dann möchte ich ganz, ganz herzlich Danke sagen für diese sehr spannende Unterhaltung. Ja, sehr gerne. War wirklich spannend, ja. Ich hoffe, dass auch der Hörerschaft heute ein bisschen was bei euch was zurückgeblieben ist, ein kleiner Andankspunkt. Ich hatte nicht den Eindruck oder auch am Anfang nicht das Vorhaben, hier einen Konsens zu erstellen. Ich glaube, den gibt's auch gar nicht. Jeder geht anders ins Kino. Mhm. Jeder hat ein anderes Gefühl dafür, was ein guter, was ein schlechter Film ist. Oder das ist auch gut was, so. Was man genießt. Ja, das ist sehr gut so. Das ist auch wichtig so. Ja. Ja. Also einen Konsens zu finden, war gar nicht mein Ziel. Und ich glaube, den haben wir auch nicht gefunden, glaube ich, so in dem Sinne. Darum ging es auch nicht. Nee. Aber so ein paar Gedankenansätze, ein paar kleine gedankliche Arschtritte, genau. Ich glaube, den haben wir hier für mich selber auch ein Stück weit. Das war ja auch, oder Gregor, du bist ja auch mit der Idee reingegangen, da vielleicht nochmal mehr Ideen, Handlungsvorschläge hier mit rauszunehmen. Ich glaube, ich bin ausgesprochen. Genau. Ich sag nochmal Danke an euch. Sehr gern. Sehr gerne, ja. Und verbleibe mit einem freudigen Auf Wiedernörd. Tschö. Sag Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss. I'm fine, Shaman. Switch him on.